Erster liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand etwas Falsches tut, helft ihm wieder auf den richtigen Weg. Seid dabei freundlich und denkt daran, auch ihr könnt Fehler machen. Zweiter helft einander, schwere Dinge zu tragen. So lebt ihr nach dem Gesetz von Jesus. Dritter denkt nicht, dass ihr besser seid als andere, wenn das nicht stimmt. Ihr solltet euch nicht täuschen. Vierter, jeder soll seine eigene Arbeit prüfen. Wenn ihr etwas gut macht, freut euch darüber. Vergleicht euch nicht mit anderen. Fünfter, denn jeder muss seine eigene Last tragen. Sechster, wer etwas über Gott lernt, soll das Gute, was er hat, mit seinem Lehrer teilen. Siebter, lasst euch nicht täuschen. Gott sieht alles. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Achter, wer nur an sich selbst denkt, wird Schlechtes ernten. Wer aber auf Gottes Geist hört, wird ewiges Leben bekommen. Neunter, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Wenn wir nicht aufgeben, werden wir zur richtigen Zeit ernten. Zehnter, lasst uns Gutes für alle Menschen tun, besonders für unsere Glaubensgeschwister. Elfter, seht, wie groß ich die Buchstaben schreibe, weil ich selbst schreibe. Zwölfter, manche Leute wollen nur von anderen gelobt werden. Sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie keine Probleme wegen des Kreuzes von Jesus bekommen. Dreizehnter, auch die, die sich beschneiden lassen, halten sich nicht an alle Regeln. Aber sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie damit angeben können. 14. Ich will nur mit dem Kreuz von Jesus Christus angeben. Durch ihn ist die Welt für mich tot, und ich bin für die Welt tot. 15. Es ist nicht wichtig, ob man beschnitten ist oder nicht. Wichtig ist, dass man ein neuer Mensch wird. 16. Frieden und Barmherzigkeit für alle, die so leben. Und auch für das Volk Gottes, Israel. 17. Macht mir keine Probleme mehr. Ich trage die Zeichen von Jesus an meinem Körper. 18. Ich wünsche euch, liebe Brüder und Schwestern, dass Jesus Christus euch mit seiner Gnade hilft. Amen.